Wiederkampf zwischen links und rechts, schön. Die Kräfte bindet, ihr bleibt so lange behindert. Wir nutzen Verwehrt und deren Begegnungen. Intelligentesten Kindern keinen Platz einräumt. Tschechische Situationen zu verhindern. Es ist die Kommunikation auf dem Level einer Oldschool Generation. Man brüllt sich voll und reduziert sich drauf. Wer lauter ist, Freital, hey, du Bitch. Es geht nicht ums Lautsein, es geht darum, wer Probleme erkennt und im Lösen am schlauesten ist. So traurig wie es ist. Die einen haben Angst, dass ihr Zuhause anders wird. Die anderen haben Angst vor ihrem Zuhause. Shit, und deshalb 1000 Kilometer unter humanitären Aufbegehren ausgeschwitzt. Teilt euch auf, bildet Initiativen, versteht das Easy-System und bessert eure Spielregeln. Verbringt eure Zeit mal anstatt auf den Wohnsiedlungswegen, lieber dem Staat zu entgegnen in seinem Fach Chinesisch. Ihr werdet es nicht verhindern, die Gesetze sind episch. Gründet Anlaufstellen, wo ihr den Antrag stellen, den menschlich begegnen könnt und redet, verdammt nochmal redet. Oder wollt ihr Babylon, ganz egal, auf welcher Seite ihr steht. Sie kommen nun mal her, das ist nun mal so. Sich jetzt nur aufzuregen ist perspektivlos. Den Schlechten unter denen kann man unfrei gesagt sein. Man lässt sich auch schlecht begegnen, Schulstreich oder Bikes greifen. Was soll das, so eine Logik, wenn wer mir an Kehle will? Da sind alle Menschen gleich, ob aus Polen oder Polis. Ich verteidige mich und meine Family und mein Freundeskreis. Das ist logisch, ich sehe die Probleme in Freiberg. Krass, Haschen, Waffen, Massenschlägereien und die Cops kommen ohnehin da lange nicht rein, das ist Pflaster unserer Zeit. Wir haben keinen Krieg, wir haben Asylbewerberheime. Das ist ein neues Problem, nicht neues in seiner Weise. Denn die Fruchtproblematik kennen meine Großeltern zu der großen Weise. Nur die Integration schlägt fehl zur Zeit durch staatliche verteilte Anreize. Kurzum, ja, die Gesetze sind scheiße. Das easy ist, was Lotus spielt mit Einzelnen, das Dublin 3 oder das Königsscheiße schreiben zu der Verteilung. Da werden Menschen aus dramatischen Umständen in Biosphären geschossen wie Blei in eine Sumpfente rein. Unsere Dörfer sind nestig, sie sind gewachsen über Jahrhunderte wie Eschen. Jedes Kraft hat seine Jugend, große Brüder, Großeltern schützen feste Schüler, Zeitungsaustragen, Teile, Clubs und zwischen Linken und Rechten. Nur das Thema ist schon lange nicht so präsentant war wie jetzt seit dem letzten fickten 3 Jahren. Denn da kommen auf einmal seltsame Menschen in die Nachbarschaft, in der man's ohnehin nicht einfach hat. Entweder man vereint sich gegen den gemeinsamen Feind an der Stammtischkneipe oder zündet ein Flüchtlingsheim, oder man ist Politiker, um sich Syrikis zu leisten. Ist schon irre, ich weiß, dass es eh nichts bringt, das hier zu schreiben, das hier zu sprechen, zu zeilen. Auf die Menschen hier verstehen das, der Wohlstand, das Brennen ihrer Straßenlaternen bei Nacht, das Wegwerfen ihrer Fastfood-Verzehrenden, Jasmus-gesichtigen, Staatsfuß-genährten Monsanto-Kapitalismus als ein Ehrenwerten bewerteten Staatsherren auf euren Rücken ihre Konten ernährten. Und ihr habt schon hier mitgemacht, ihr habt schon mitgemacht mit jeder Krise Treuhand oder GEZ gezahlt. Diese Milliarden verbrennt für eure Vettern Wirtschaft und dann regt ihr euch auf über die Nachbarschaft, die nicht Rasen mäht, die nicht Auto fährt. Ey, das ist euer Denkzettel für euer Verscheuerleben, für Brands Rundenfahren, für euren Lebensstandard, für den Orbitanten gut ist. Erst dann, wenn man merkt, dass man Geld nicht essen kann. Danke, Frau Mendel, ich denke dran, ja. Und die anderen fahren, anstatt mal ihre Beine zu benutzen, wirkt ja uncool und man könnte seinen Ruf etwas beschmutzen. Ich lache drüber. Tja, was für ein Penner, ja. Kann er sich kein Auto leisten, ne? Jeder muss so eine Karre fahren, ey, das wisst ihr am besten, ne? Ey, ich lache darüber, denn ihr seid automatische Geißeln. Nun habt ihr diese Scheiße, haha, Menschheit! Ist wohl doch nicht bloß dein Dorf und das worldwide eine Leitung. Nein, nein, Mann, jetzt kommst du endlich mal rein, ey. Siehst du, was ihr bewirkt habt, ja, oder? Mit eurem Sein, mit eurem Denken, ey. Immer noch ein Kraftwerk und noch was und noch was und noch was. Schön, oder? Geil, Alter, Energie zu verbrauchen, Mensch zu sein, alles wegzuschmeißen, schon geil sein, oder? Aber was soll's? Ich zünd dein Flüchtlingsheim an, das hilft. Wie blind seid ihr eigentlich, Mann? Wie blind seid ihr, verdammt nochmal? Redet, kommuniziert, nur das schafft Bindung und Vertrauen und verhindert Krieg. Es vermischen Kulturen. Das kann gut sein, nur unsere Stadt hat halt sich raus. Wie es laufen sollte, er ist überfordert. Wenn ihr was tun wollt, bringt ihnen bei, wie man hier lebt, wie man die Menschen hier zu denen tut, was sie wurden, was sie sind. Bringt ihnen Respekt und baut Vorurteile ab, die immer das dagegen haben können. Rück dabei bleiben und sorgt für Ordnung, aber übertreibt's nicht mit den Maßnahmen und die Sachen Perspektive sehen. Setzt euch ein, aber werdet konstruktiv. Es ist nun mal so zur Zeit immer noch besser als der Scheißkrieg. Und für die das schon immer wussten, die Welt kann nicht auf dem Niveau ihrer großen Männer leben. Ja. Deswegen müssen wir uns jetzt zusammenraffen, so. Und das machen, was uns halt so mitgegeben wurde. Uns an die Eier fassen und sagen, hey, wir haben das jetzt in der Hand hier. Das ist unser Ding, das ist unser Deal, das ist unser Spiel. Und das werden wir jetzt spielen.